Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und Willkommen zur neuen One App a Day Folge. SoundCloud ist ein Online-Musikdienst zum Austausch und zur Distribution von Audiodateien. Er dient als Kooperations- und Werbeplattform für Musiker, so rum. Das war jetzt ein kleines Zitat aus der Wikipedia-Seite, aus dem SoundCloud-Artikel. Ich für meinen Teil muss ganz ehrlich sagen, nutze ich das nicht. Ich bin kein Musiker, aber auch irgendwie habe ich da noch nie etwas gefunden, was es für mich lohnenswert machen würde, bei SoundCloud etwas anzuhören. Das nur so als kleine Vorstory, weil es geht nämlich um die iOS SoundCloud App heute. Habe ich ein bisschen getestet, ein bisschen mit rumgespielt. Hier und da mal auch was gehört, aber wie gesagt, für mich, noch nie was gefunden, was jetzt es irgendwie reizvoll machen würde, SoundCloud zu nutzen. Kommen wir zur App. SoundCloud Musik und Audio heißt sie. Universal App, Gratis App, Versionsnummer 4.8.0 liegt vor, 64 Megabyte groß. Sprachen Englisch, Französisch, Portugiesisch und Spanisch erfordert iOS 8.0 oder neuer, hat bei 13.981 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4 Sternen und es gibt zwei Innerkäufe und zwar einmal SoundCloud Go für 12,99 und dann nochmal SoundCloud Go für 16,99. Keine Ahnung, ganz ehrlich, was diese In-App-Käufe bewirken. Ich lese aus der Beschreibung vor. Mit SoundCloud kannst du mehr Musik und Audio hören. Finde neue und aktuelle Musik, sammle Tracks und Titellisten. Folge Freunden und Künstlern, entdecke Podcasts, Comedy und News. Wo immer du gerade bist, was immer du gerade tust, mit der SoundCloud-App kannst du mehr hören. Mehr Hip-Hop, mehr Rock, mehr Electronic, mehr Klassik, mehr House, Jazz, Hörbücher, Sport. Hauptfunktionen. Erlebe aktuelle Musik und Audiofeeds. Suche direkt nach Tracks, Künstlern und anderen Nutzern. Folge Freunden und Künstlern und höre dir an, was sie teilen. Suche per Genre nach Tracks. Höre deinen Stream, wenn WLAN oder Datenübertragung aktiviert wurde. Spiele, pausiere und überspringe Tracks vom Sperrbildschirm aus. Registrierung oder Anmeldung über Facebook und Google Plus. Anonymes Hören. Lade die App herunter und spiele beliebte Songs oder Audiodateien ab, ohne ein Konto zu erstellen. Dann nach Folgen noch Infos über SoundCloud, Lob über SoundCloud etc. pp. Es gibt ja Playlisten, könnt ihr euch angucken, auch welche, die ihr abgespeichert habt. Verschiedene Genres könnt ihr euch angucken. Das Ganze dann natürlich abspielen, natürlich auch, wenn ihr die App in den Hintergrund verschoben habt. Die App an sich ist wirklich sehr simples Design, sehr schönes Design, gefällt mir sehr gut. Ihr könnt Tracks irgendwie teilen, etc. pp. Was man wahrscheinlich so erwartet. Mehr eine Vorstellung der App als ein Test, das habe ich ja schon am Anfang angekündigt. Wie gesagt, SoundCloud ist irgendwie als Dienst tatsächlich nichts für mich. Ich weiß nicht, ob ich da alleine da stehe oder nicht, ist ja auch egal. Das war die kurze Folge über die SoundCloud-App. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye-bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.